1. Ein Gutterruf besitzt einen Hohieren mit als großer Reichtum und Ansehen ist begehrenswerter als Silber und Gold. 2. Reiche und Arm treffen aufeinander, denn Jahwe hat sie erschaffen. 3. Ein kluger Mensch erkennt Drohens Unglück und such Schutz, waren die naiven unbedacht weitergehen und die Konsequenzen tragen müssen. 4. Demat und die Ehrfurcht vor Jahwe werden mit Reichtum, Ehre und einem erfüllten Leben belohnt. 5. Der Weg des Betrügerischen ist volle Gefahren wie Dornen und Schlingen, wer sein Leben schützen mokti, sollte sich von diesen fernhalten. 6. Ersehe ein kein gemes dem Weg, den es gehen soll, damit es auch im Alter nicht davon abweicht. 7. Der Reiche UBT macht über die Armen aus, und wer sich Geld leiht, wird zum Diener desjenigen, der in den Kredit gewahrt. 8. Wer unrecht sat, wird Unglück ernten und durch die Folgen seines Zorn zugrund gehen. 9. Der großzügig Mensch wird gesegnet, weil sein Brot mit den Bedürftigen teilt. 10. Vertriebt man den Homredner, so verschwinden Streitigkeiten und so will Zankals auch Beleidigungen finden ein End. 11. Jahwe lehrt den Menschen, der reinen Herzens ist, und wer an Mutig wird spricht, findet die Freundschaft des Königs. 12. Jahwe schützt das Wissen und die Erkenntnis, doch die wird der Trulosen last of Scheiten. 13. Der Fall sagt, draußen ist ein low, ich konnte mitten auf der Straße getotet werden. 14. Der Mund fremder Frauen ist ein tief grub, wer von Jahwe's Zorn betroffen ist, gerat in dies Falle. 15. Wenn unvernunft im Hasen eins keins haftet, wird die Disziplinierung sie daraus entfernen. 16. Wer einen Armen unterdrückt, im seinen eigenen Reichtum zu mehren oder einem Reichen gibt, wird letztlich ne Mangel erfahren. 17. Hör aufmerksam auf die Wort der Weisen und konzentrier dich auf mein Lehr. 18. Denn es ist angenehm, wenn du dies Wort in deinem Hasen bewahrst und sie jederzeit aussprechen kannst. 19. Ich unterweise dich hüt, damit dein Vertrauen auf Jahwe ruht. 20. Wallach, ICH Schreib dir wichtig Dingauf, die Ratschligend Anweisungen in Thulten. 21. Dies geschieht, damit ICH dir die Wahrheit und Zuverlassige Wort offenbar, so dass du dem, der dich sendet, ein Verlasslich und Wort geben kannst. 22. Beraub den Armen nicht, ne weiler Arm ist, und unterdruck den Bedürftigen nicht vor Gericht. 23. Den Jahwe word I rechte verteidigen und denen, die sie berauben, das Leben nehmen. 24. Schließ dich nicht einem jarzornigen Menschen und fliege keinen Umgang mit einer reisbaren Person. 25. Anden falls contest du dich in sein Verhaltens weisen gewonnen und der Dirch ein Gefahr für dein eigenes Leben schaffen. 26. Sei nicht unter denen, die ein Bürgschaft leisen oder sich für die Schulden anderer verbergen. 27. Denn wenn du nicht zahlen kannst, warum sollte man dir dann nicht auch den letztes haben gotten emen? 28. Verruck nicht die alten Grenstein, die den Vorfahren gesetzt haben. 29. Siehst du jemanden, der geschickt in seiner Arbeit ist, so wird Königen deinen Konnen und nicht vor unbedutenden Menschen stehen müssen.